Der Hunde weibte Ole, reichte ihm die Hand. Korruption und Kohle und endloser Wohlstand. Die Deckendorfer Clique hatte es kapiert. Ohne Rumgezicke wurde Ronald toleriert. Willkommen, willkommen, willkommen hellaut. Auf Wahrheit, auf Wahrheit, wird hier nicht gebaut. Ab sofort kein Mikrofon, politisch schnibbelt man am Ton. Die Elendsviertel meinten, etwas wird geschehen. Alte Frauen weinten, Knacken haben kein Benehmen. Der arbeitslose Penner stört die reiche Stadt. Die Bild sagt solch Männer, es hofft man als im Watt. Willkommen, willkommen, willkommen hellaut. Auf Wahrheit, auf Wahrheit, wird hier nicht gebaut. Ab sofort kein Mikrofon, politisch schnibbelt man am Ton. Das alte Spiel der Wahrheit kennt kein Happy End. Drum verschafft euch Klarheit, weil Akten schnell verbrennen. Denn euch geht's niemals besser, ob rot, schwarz, grün, ob gelb. Ihr lauft auf nem Messer, hat man grad festgestellt. Willkommen, willkommen, willkommen hellaut. Auf Wahrheit, auf Wahrheit. Wird hier nicht gebaut, ab sofort kein Mikrofon, politisch schnibbelt man am Ton. Willkommen, willkommen, willkommen hellaut. Auf Wahrheit, auf Wahrheit. Wird hier nicht gebaut, ab sofort kein Mikrofon, politisch schnibbelt man am Ton. Sofort kein Mikrofon, politisch schnibbelt man am Ton. Schnibbelt man am Ton.